Erster Jahwe sandte den Propheten Nathan zu David, der zu ihm kam und sagte, in einer Stadt lebten zwei Männer, der eine war reich und der andere arm. Zweiter, der reiche Mann hatte sehr viele Schafe und Rinder. Dritter, der arme Mann hatte aber nichts außer einem kleinen Lamm, das er gekauft und aufgezogen hatte. Es wuchs bei ihm und seinen Kindern auf, aß von seinem Essen, trank aus seinem Becher und schlief an seiner Brust, es war für ihn wie eine Tochter. Vierter, eines Tages bekam der reiche Mann Besuch, aber er wollte keines seiner vielen Schafe oder Rinder schlachten, um es für den Gast zuzubereiten. Stattdessen nahm er das Lamm des armen Mannes und bereitete es für seinen Besucher zu. Fünfter, David wurde sehr wütend auf diesen Mann und sagte zu Nathan, so wahr Jahwe lebt, der Mann, der das getan hat, muss sterben. Sechster, er muss das Lamm siebenmal zurückgeben, weil er so etwas getan und kein Mitleid gezeigt hat. Siebter, Nathan sagte zu David, du bist dieser Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe dich zum König über Israel gemacht und dich vor Saul gerettet. Achter, ich gab dir den Palast deines Herrn und seine Frauen. Ich gab dir das Haus Israel und Juda. Und wenn das nicht genug gewesen wäre, hätte ich dir noch mehr gegeben. Neunter, warum hast du Jahwes Wort missachtet und getan, was ihm nicht gefällt? Du hast den Hethiter Uria mit dem Schwert getötet und seine Frau zu deiner Frau genommen. Du hast ihn durch das Schwert der Ammoniter sterben lassen. Zehnter, deshalb wird das Schwert niemals von deinem Haus weichen. Das ist die Strafe dafür, dass du mich verachtet und die Frau des Hethiters Uria genommen hast, damit sie deine Frau wird. Elfter, so spricht Jahwe, ich werde Unglück über dich aus deinem eigenen Haus bringen. Ich werde deine Frauen vor deinen Augen wegnehmen und sie einem anderen geben, damit er öffentlich mit ihnen schläft. Zwölfter, denn obwohl du es heimlich getan hast, werde ich diese Drohung vor ganz Israel und öffentlich ausführen. Dreizehnter, David sagte zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Vierzehnter, aber weil du durch deine Tat Jahwe verachtet hast, muss der Sohn, der dir geboren wurde, sterben. Fünfzehnter, danach ging Nathan nach Hause. Jahwe ließ das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, krank werden. 16. David bat Gott für das Kind und fastete lange Zeit. Als er nach Hause kam, legte er sich über Nacht auf den Boden. 17. Die wichtigen Männer seines Hofes kamen zu ihm, um ihn zu überreden, vom Boden aufzustehen. Aber er weigerte sich und aß nichts mit ihnen. 18. Am siebten Tag starb das Kind. Davids Diener trauten sich aber nicht, es ihm zu sagen, weil sie dachten, als das Kind noch lebte, hat er nicht auf uns gehört, als wir mit ihm sprachen. Wie können wir ihm jetzt sagen, dass das Kind tot ist, ohne dass er etwas Schlimmes tut? 19. David bemerkte, dass seine Diener miteinander flüsterten. Daran erkannte er, dass das Kind tot war. David fragte seine Diener, ist das Kind gestorben? 20. Da stand David vom Boden auf, wusch und salbte sich und zog andere Kleider an. Dann ging er in das Haus Jahwes und betete. Danach ging er nach Hause, bat um Essen und aß, als man es ihm brachte. 21. Seine Diener fragten ihn, warum hast du dich so verhalten? Als das Kind noch lebte, hast du gefastet und geweint. Aber jetzt, nachdem das Kind gestorben ist, bist du aufgestanden und hast gegessen. 22. Er antwortete, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat Jahwe Mitleid mit mir und lässt das Kind am Leben. 23. Aber jetzt, da es tot ist, warum sollte ich noch fasten? Kann ich es etwa wieder zurückbringen? Ich werde einmal zu ihm gehen, aber es wird nicht zu mir zurückkommen. 24. Nachdem David seine Frau Bathseba getröstet hatte, ging er zu ihr und schlief mit ihr. Sie bekam einen Sohn, den er Salomo nannte, und Jahwe liebte ihn. 25. David gab ihn dem Propheten Nathan zur Erziehung, und Nathan nannte ihn Jedidja, weil Jahwe ihn liebte. 26. Job griff Rabba an, die Stadt der Ammoniter, und eroberte den Teil der Stadt, der am Wasser lag. 27. Danach schickte Job Boten zu David mit der Nachricht, ich habe Rabba angegriffen und den Teil der Stadt am Wasser bereits erobert. 28. Deshalb sammle den Rest der Soldaten und belagere die Stadt und erobere sie. Ich möchte nicht, dass ich die Stadt erobere und dann mein Name mit ihr verbunden wird. 29. Da versammelte David alle Soldaten, zog nach Rabba, griff die Stadt an und eroberte sie. 30. David nahm die Krone vom Kopf des Milkom. Sie war sehr schwer, weil sie ein Talent Gold wog und hatte einen wertvollen Edelstein. David setzte sie sich auf den Kopf und nahm viel Beute aus der Stadt mit. 31. Die Menschen, die in der Stadt lebten, führte er weg und zwang sie zu harter Arbeit, zum Beispiel mit Sägen, eisernen Spitzhacken und Äxten oder zur Herstellung von Ziegeln. Genauso machte er es mit allen anderen Städten der Ammoniter. Danach kehrte David mit allen Soldaten nach Jerusalem zurück.